sagen, dass es nichts außer Respekt gibt. Bist du der, der auf dem Pausenhof im Dreck liegt, während dein bester Freund nur weiterläuft und wegsieht? Das Gefühl, nur noch allein zu sein, schmeckt mies. Und was verletzt sie? Keine Phrasen machen Sinn, halt die andere Backe. So lang bis dein Kiefer bricht, die Wahrheit ist so widerlich wie simpel, nur ein tiefer Schnitt ins Fleisch und Menschen sterben. Frag dich selbst, ob du ein Krieger bist. Denn manchmal kannst du dir leider nur selber helfen. Zeig der Welt, dass wenigstens du was von dir selber hältst. Die ganze Welt zerfällt und man vergisst schnell. Keiner will nur essen, was bei anderen unter den Tisch fällt. Und die Welt ist mehr als Tränenleid und Schmerzensschreie. Leider parken andere ihren Wagen in der ersten Reihe. Das Leben ist eine Chance, aber mehr nicht. Und wer verdammt hat mal behauptet, dass es fair ist? Glaub mir, keiner glaubt dir, dass das Leben fair ist. Heb die Arme hoch, um dich zu schützen oder wehr dich. Denn du lebst nur bis zum Tag, an dem man dich beerdigt. Auch wenn es schwer ist, nur du weißt, was du wert bist. Glaub mir, keiner glaubt dir, dass das Leben fair ist. Heb die Arme hoch, um dich zu schützen oder wehr dich. Denn du lebst nur bis zum Tag, an dem man dich beerdigt. Auch wenn es schwer ist, nur du weißt, was du wert bist. Scheiß drauf, Leute reden, dass sie was zum Reden haben. Ich bin heute am Mackern für einen komfortablen Lebensabend. Leb dein Leben, auch wenn andere was dagegen haben. Trotzdem Seelenarben und Blut ergüssen in jeder Farbe. Es ist ein schwacher Trost und manche bekommen nichts vom Sonnenlicht. Doch du lebst nur jetzt und du bist nachher tot. Und es ist ein krasser Sog, wenn du nur benommen bist. Doch vielen Scheiß bereust du später, werf die ganze Last vom Boot. Während ihr heute übermorgen sprecht, heute kämpfst du für die Liebe, morgen für das Sorgerecht. Heute weinst du grundlos, aber morgen sind die Sorgen echt. Doch heute hast du einen Traum, vielleicht gibt dir der nächste Morgen recht. Und vielleicht siehst du irgendwann, was keiner weiß. Der Typ vom Schulhof ist ein großer Fisch in einem kleinen Teich. Und vielleicht fällt dir dein Schicksal dann auf einmal leicht, wenn alle ehrlich sind und der letzte Heiligenschein verbleicht. Glaub mir, keiner glaubt dir, dass das Leben fair ist. Heb die Arme hoch, um dich zu schützen oder wehr dich. Denn du lebst nur bis zum Tag, an dem man dich beerdigt. Auch wenn es schwer ist, nur du weißt, was du wert bist. Glaub mir, keiner glaubt dir, dass das Leben fair ist. Heb die Arme hoch, um dich zu schützen oder wehr dich. Denn du lebst nur bis zum Tag, an dem man dich beerdigt. Auch wenn es schwer ist, nur du weißt, was du wert bist.